Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Handspiel. Heute mit DJ Kühl. Thank you. Musik. Heimspiel. Thank you. Jetzt dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Kö. Ist das Wasser oder Wodka?

Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Kö.